das öffnet mein Herz, mit der Trauer. In diesem Inferno aus Fäkalien, Fäulnis und Verwesung nicht wahnsinnig war, musste es werden. Möglichkeit, etwas zu machen. Mein Herz, mein Herz, war bitterer Trauer.